Erster, wir wollen, dass du deine Feinde zeigst. Dein Name soll bekannt werden. Die Völker sollen vor dir zittern. Du sollst wie Feuer sein, das Reisig anzündet. Du sollst wie Feuer sein, das Wasser kocht. Zweiter, du sollst große Dinge tun, die wir nicht erwarten. Du bist herabgekommen. Die Berge haben vor dir gewackelt. Dritter, niemand hat früher gehört oder gesehen. Es gibt keinen Gott außer dir. Du handelst für die Menschen, die auf dich warten. Vierter, du kommst dem entgegen, der sich freut. Er will Gutes tun. Fünfter, wir alle wurden wie unreine Menschen. Unsere guten Taten waren wie ein schmutziges Kleid. Wir wurden schwach wie ein welkes Blatt. Unsere Sünden trugen uns weg wie der Wind. Sechster, niemand rief deinen Namen. Niemand wollte an dir festhalten. Du hast dich vor uns versteckt. Du hast uns unseren Sünden überlassen. Siebter, aber jetzt, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton. Du bist der Töpfer. Wir sind alle das Werk deiner Hände. Achter, Herr, sei nicht zu zornig. Denk nicht immer an unsere Sünden. Sieh doch her, wir sind alle dein Volk. Neunter, deine heiligen Städte sind jetzt eine Wüste. Zion ist eine Wüste geworden. Jerusalem ist eine leere Gegend. Zehnter, unser heiliger und schöner Tempel brannte ab. Unsere Väter haben dich dort gelobt. Alles, was uns wichtig war, ist jetzt nur noch Schutt. Elfter, Herr, kannst du trotzdem still bleiben? Kannst du uns ganz und gar zerstören?